Es folgt nunmehr, durch Beispiele erläutert und belegt, der Nachweis, dass im Gesamtevangelium tatsächlich die geschichtlich verhüllte Anstellungsurkunde des christlichen Klerus verborgen liegt. Dass gelegentlich auch Bedürfnisse und Pflichten der Laiengläubigen berücksichtigt sind, ändert nichts an der Regel. Man muss dabei bedenken, dass ja auch der Priester trotz seiner Berufseigenschaft gleichzeitig immer noch Gläubiger an sich bleibt. Das Gesamtevangelium als Bestallungsurkunde enthält erstens die historischen Belege für die Notwendigkeit eines besonderen Priesterstandes. Die Kranken bedürfen des Arztes, gehorchet den Priestern. Alles, was sie euch sagen, tut und haltet. Gehorchet den Priestern als Verkündern und Auslegern des Wortes auch dann, wenn sie persönlich einen unwürdigen Wandel führen. Priester, die Schriftgelehrte, sind nötig, um die Geheimnisse des Gottesreiches zu erklären. Nur der Priester, die Kirche, kann die dunkle Schrift richtig auslegen. Priester sind notwendig, um als Hirten die Schafe zu führen. Ohne Priester irrt der Gläubige hilflos umher. Priester sind unerlässlich, um den Gläubigen rechtskräftig, das heißt als Stellvertreter Christi auf Erden, die Sakramente zu spenden und die Sünden zu vergeben. Priester sind nötig, weil Jesus selbst durch das Beispiel der Schaffung eines Jüngerstandes ihre Notwendigkeit klar dargetan hat. Zweitens, die Bedingungen für den Eintritt in die Priesterkaste. Wer Priester oder Mönch werden will, muss zuvor alle Beziehungen zur Welt lösen. Zum Beispiel, er muss Vater und Mutter verlassen, er muss bereit sein, das ehelose Leben der Vollkommenen zu führen, er muss sich zur Armut und zur unbedingten Nachfolge zum Gehorsam verpflichten. Siehe die Erzählung vom reichen Jüngling und zahlreiche verstreute diesbezügliche Aussprüche Jesu. Drittens, die Selbstprüfung der Gläubigen vor dem beabsichtigten Eintritt in den Klerikerstand. Eingehende Selbstprüfung ist notwendig, um sich über die göttliche Berufung zum Priester klar zu werden. Beispiel Jesu in der Versuchungsgeschichte. Wer sich wirklich berufen fühlt, von Jesus angesprochen fühlt, der soll bedenkenlos dem inneren Rufe Folge leisten. Siehe die evangelischen Berufungsgeschichten. Einzelne Fehltritte vor der Berufung bzw. vor dem Eintritt in die Priesterschaft sollen kein Hindernis darstellen, wenn echte Reue und Besserung erfolgt ist. Siehe Petri Verleugnung, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Viertens, die heroische Sittlichkeit der Vollkommenen als berufliche Pflicht. Hauptzusammenfassung der für den Mönchspriester geltenden besonderen Berufsethik in der Bergpredigt, soweit ihre Gebote als Darlegung der neuen Sittlichkeit für Jünger, also Priester, hinausgreifen über die gewöhnlichen und bequemeren Sittlichkeitsforderungen für die weltlich gebundenen Gläubigen. Nicht verzweifeln, wenn auch der Vollkommene nicht alle Gerechtigkeit erfüllen kann. Jesus selbst hat nicht einmal immer seine Gebote wörtlich befolgt. Der Vollkommene hat aber auch keine Ursache, ob seiner heroischen Leistungen stolz und übermütig zu werden. Immerfort kann er alle Gebote doch nicht halten. Wer durch seinen Glauben keine Berge versetzen kann, kein Wunder tun kann, der hat auch als Vollkommener noch nicht den rechten und vollen Glauben. Fünftens, die besondere Berufswürde und Berufseigenschaft des Priesters. Der Priester ist von Gott als Hirt der gläubigen Herde eingesetzt worden. Er ist als irdischer Stellvertreter Christi der notwendige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ihm ist göttliche Machtbefugnis übertragen worden, zum Beispiel die Sünden zu erlassen. Vom Priester strömen himmlische Kräfte aus. Vermittlung des Geistes durch Hand auflegen. Der priesterliche Segen und Gruß, siehe Matthäus 10,12, bleibt keine fromme Geste, sondern wirkt sich tatsächlich im Leben aus. Sein Gruß bringt nach der evangelistischen These dem christlichen Hause Frieden. Auch die Verfluchung des Priesters ist real wirksam, sogar auf die Pflanzenwelt. Verfluchung des unfruchtbaren Feigenbaumes. Von der Kleidung des Vollkommenen geht Heilungskraft aus. Geschichte vom blutflüssigen Weibe. Sechstens, die priesterlichen Amtshandlungen. Das priesterliche Amt ist zugleich Auftrag und Privileg. Gehet hin in alle Welt. Die Gnade ist an die kultische Handlung der Sakramente und die Sakramente sind an den Priester gebunden. Abendmahl, hergeleitet und historisch verankert in den Einsetzungsberichten. Auch die Erzählung von den wunderbaren Speisungen zielen, was längst erkannt ist, auf das eucharistische Geheimnis. Man hat aber bisher noch nicht begriffen, dass der Sinn der Speisungsgeschichten in dem Wunder des Übrigbleibens von vielen Körben Brot zu suchen ist. Gemeint ist die eucharistische Speise in der Eigenschaft, durch die Segnung die Einsetzungsworte des Priesters unbegrenzt vermehrt zu werden, derart, dass trotz des Verzehrens immer wieder etwas übrig bleibt. Ferner gehört hierher die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Ihr liegt folgender sakramentaler Sinn zugrunde: wie Jesus die Macht hat, Wasser in Wein zu verwandeln, so kann er auch durch seine von ihm bevollmächtigten Jünger den Wein weiter verwandeln in Blut. B. Amtshandlung der Taufe, Befehl der Taufe durch die Priester. Jesus und die Jünger haben selbst bereits getauft. Jesus hat sich selbst taufen lassen. C. Lehramt der Priesterkaste bzw. der Kirche. Lehret sie, Auslegung der Schrift. Predigt des Wortes, Werbung für das Reich Gottes. D. Sündenvergebung durch den bevollmächtigten Priester. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Die Erzählung von der Heilung des Gelähmten enthält Jesu Beispiel und die Vollmacht für seine vollkommenen Nachfolger. Gott hat durch Jesus den Menschen solche Macht, auf Erden Sünden zu vergeben, verliehen. Auch die Geschichte von der Sünderin in Lukas 7,49 beweist die Tatsache der schon auf Erden möglichen Sündenvergebung. E. Gabe der Krankenheilung. Jesu Beispiel und Vollmacht an die Jünger, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen.